bist das Ziel meiner Gebete. Ich würde so gerne an dir naschen, und zwar am liebsten jede Nacht. Ich kann schon lange nicht mehr ruhen, ich guck gespannt nach meinen Schuhen. Ich muss unbedingt erhaschen, was mir der Nikolaus gebracht. Da steckt die liebe Margarete, und darum geb ich eine Fete mit allen Fahnen und Schikanen, dass der Himmel nur so kracht. Wow, wow, wow.